Kapitel 09. DBFP 7 Nummer 232 vom 24. August 1. Ich habe bisher nicht besonders Bezug auf den hervorgehobenen Teil des Absatzes 7 in Hitlers Antwort an den Premierminister in Hinsicht auf eine deutsche allgemeine Mobilmachung als Gegenzug zur britischen und französischen Mobilmachung. Zweiter. Als Hitler mir seine Antwort übergab, fragte ich ihn, was genau mit diesem Satz gemeint wäre, da ich eine allgemeine deutsche Mobilmachung gleichbedeutend mit Krieg ansehen würde. Seine Antwort war verworren, aber der Hauptpunkt war, dass, falls die französische-britische Mobilmachung Hitler überzeugte, die Westmächte ihn anzugreifen beabsichtigten, er in Selbstverteidigung mobilisieren würde. Ich wies darauf hin, dass jede britische militärische Mobilisierung auf alle Fälle weit hinter dem zurückbleiben würde, was bereits in Deutschland vorhanden sei. Hitlers Antwort darauf war, dass dieser Satz eher als eine Warnung an Frankreich gemeint war und dass, wie ich schloss, die französische Regierung hiervon unterrichtet werden würde. Dritter. Ich empfinde, dass es das Hauptziel beim Einfügen dieser hervorgehobenen Stelle in dem Brief war, a. anzudeuten, dass Deutschland nicht eingeschüchtert werden könnte und b. als ein Entschuldigungsgrund für allgemeine Mobilmachung zu dienen, falls Hitler sich dafür entscheidet. 78 Aufzeichnung über die Unterredung Adolf Hitlers mit dem britischen Botschafter Henderson am 23.08.1939 in Berchtesgaden DWB 2 Nummer 455. Der britische Botschafter bemerkte einleitend, dass er im Auftrage der britischen Regierung einen Brief überbringe. Zunächst habe ein Würdigerer dies tun sollen. Doch habe der Gang der Ereignisse zu schnellem Handeln gedrängt, zumal die britische Regierung durch die Nachricht des deutsch-sowjetischen Paktes sehr überrascht worden sei. 178 Der Führer stellte fest, dass ihm bereits eine Übersetzung des Briefes vorliege. Er sei im Begriffe, eine schriftliche Antwort auszuarbeiten, doch wolle er einstweilen dem Botschafter im gleichen Sinne einige mündliche Ausführungen machen. Henderson erwiderte, dass sich hoffentlich für die schwierige Lage eine Lösung finden lassen werde, es sei in England verstanden worden, dass für das Wohl Europas die deutsch-englische Zusammenarbeit erforderlich sei. Hierauf antwortete der Führer, dass man das früher habe erkennen müssen. Auf den Einwand des Botschafters, dass die britische Regierung ihre Garantien gegeben habe und ihnen nun auch nachkommen müsse, antwortete der Führer, er habe in der Antwort klargestellt, dass Deutschland nicht die Verantwortung für die von England gegebenen Garantien trage, wohl aber England für die aus diesen Verpflichtungen entstehenden Folgen. Es sei Englands Sache, sich darüber klar zu werden. Er habe der polnischen Regierung mitgeteilt, dass jede weitere Verfolgung der Deutschen in Polen sofort ein Handeln seitens des Reiches nach sich ziehen werde. Wie er andererseits erfahren habe, hätte Chamberlain verstärkte militärische Vorbereitungen in England vorgesehen. Deutsche Vorbereitungen seien auf reine Defensivmaßnahmen beschränkt. Sollte ich, so sagte der Führer, von weiteren Maßnahmen dieser Art hören, die englischerseits heute oder morgen durchgeführt sind, so werde ich die sofortige Generalmobilmachung in Deutschland anordnen. Auf die Bemerkung des Botschafters, dass der Krieg dann unvermeidlich sei, wiederholte der Führer seine Feststellung über die Mobilmachung. Er führte dann aus, dass man in England immer von der vergifteten Atmosphäre spreche. Tatsache sei, dass die Atmosphäre von England vergiftet worden sei. Wäre England nicht gewesen, so hätte er im vergangenen Jahre eine friedliche Einigung mit der Tschechoslowakei erreicht, und es wäre mit Sicherheit auch dieses Jahr mit Polen in der Danzig-Frage dahin gekommen. England allein sei verantwortlich, und ganz Deutschland sei dieser festen Überzeugung. Hunderttausende von Volksdeutschen würden heute in Polen misshandelt, in Konzentrationslagern verschleppt und vertrieben. Hierüber liege ihm ein umfangreiches Material vor, auf dessen Veröffentlichung er bisher verzichtet habe. Für all dieses habe England einen Blankoscheck gegeben, jetzt müsse es dafür zahlen. Seitdem England die Garantie erklärt habe, habe er, der Führer, einen festen Standpunkt in dieser Frage einnehmen müssen. Er könne es nicht zulassen, dass wegen einer Laune Englands Zehntausende deutscher Volksgenossen hingeschlachtet würden. Wenn Hitler Henderson gegenüber erklärte, er könne es nicht zulassen, dass wegen einer Laune Englands Zehntausende deutscher Volksgenossen hingerichtet würden, gen so bezog sich die genannte Zahl Zehntausende nicht nur auf die bereits Ermordeten, sondern auch auf diejenigen, die dieses Schicksal noch zu erleiden hatten. Nach dem Brambürgel-Blutsonntag waren es tatsächlich Zehntausende geworden, d.V. Er erinnerte daran, dass Deutschland früher mit Polen in einem guten Verhältnis gelebt habe, und er habe Polen ein anständiges und faires Angebot gemacht. Dieses Angebot sei von den Westmächten sabotiert worden, und zwar weitgehend, wie schon im Falle der Tschechoslowakei, durch Berichte der Militärattachés, die falsche Gerüchte einer deutschen Mobilmachung ausgestreut hätten. Hier wandte der Botschafter ein, dass die polnische Regierung das deutsche Angebot abgelehnt habe, bevor England die Garantie ausgesprochen habe. 179 Der Führer fuhr fort, indem er sagte, dass Chamberlain keinen besseren Plan gefunden haben könnte, um alle Deutschen geschlossen hinter den Führer zu stellen, als dass er für Polen und eine polenfreundliche Regelung der Danziger Frage eingetreten sei. Er sehe keine Möglichkeit auf dem Verhandlungswege, weil er überzeugt sei, dass der britischen Regierung gar nichts an einer solchen Regelung liege. Er könne nur noch einmal wiederholen, dass in Deutschland die Generalmobilmachung proklamiert werde, falls in England weitere militärische Maßnahmen ergriffen würden. Das gleiche gelte für Frankreich. Nachdem der Führer betont hatte, dass dies alles noch schriftlich fixiert würde, stellte er fest, dass er alles Menschenmögliche getan habe. England habe sich den Mann, der sein größter Freund werden wollte, zum Feinde gemacht. Jetzt werde man in England ein anderes Deutschland kennenlernen, als man es sich so viele Jahre vorgestellt habe. Henderson erwiderte, dass man in England wisse, dass Deutschland stark sei, und es habe es in letzter Zeit oft bewiesen. Der Führer stellte fest, dass er Polen ein großzügiges Angebot gemacht habe, doch habe sich England eingemischt. Der Führer beschrieb dann, wie er an der gleichen Stelle vor mehreren Monaten mit dem Oberst Beat über die gleiche Regelung gesprochen habe, der sie damals als zu plötzlich bezeichnete, aber darin doch eine Möglichkeit erblickte. Im März habe er seine Vorschläge wiederholt. Damals, so betonte der Führer, würde sich Polen sicherlich bereit erklärt haben, wenn nicht England sich dazwischen gestellt hätte. Die englische Presse habe damals geschrieben, dass nun die Freiheit Polens und auch Rumäniens bedroht sei. Der Führer führte dann aus, dass er bei dem geringsten polnischen Versuch, noch weiterhin gegen Deutsche oder gegen Danzig vorzugehen, sofort eingreifen werde, ferner, dass eine Mobilmachung im Westen mit einer deutschen Mobilmachung beantwortet würde. Der Botschafter Henderson, ist das eine Drohung? Der Führer, nein, eine Schutzmaßnahme, er stellte dann fest, dass die britische Regierung alles andere einer Zusammenarbeit mit Deutschland vorgezogen habe. Sie hätte sich vielmehr in ihrem Vernichtungswillen an Frankreich, an die Türkei, an Moskau gewandt. Der Botschafter beteuerte demgegenüber, dass England Deutschland nicht vernichten wolle. Der Führer entgegnete, dass er dennoch der festen Überzeugung sei, darum habe er für 9 Milliarden einen Westwall gebaut, um Deutschland vor dem Angriff von Westen zu schützen. Henderson wies darauf hin, dass der Umschwung in der englischen Auffassung seit dem 15. März eingetreten sei, worauf der Führer entgegnete, dass Polen sich aus eigenem Interesse über die Karpato-Ukraine erregt habe. Ferner seien die inneren Zustände in der Tschechoslowakei für Deutschland untragbar geworden. Schließlich seien Böhmen und Mähren von Deutschen und nicht von Engländern kultiviert worden. Er sei überzeugt, dass die tschechische Lösung die beste sei. Präsident Hacha sei glücklich gewesen, einen Ausweg aus der Krise zu sehen, den Engländern natürlich sei es gleichgültig, ob im Herzen Mitteleuropas geschossen würde. 180 schließlich versicherte der Führer dem Botschafter, dass er ihm keinen Vorwurf zu machen habe und dass er seinen persönlichen Einsatz für die deutsch-englische Freundschaft stets zu schätzen gewusst habe. Der Botschafter wies auf die große Tragödie hin, die sich nun abspielen werde, worauf der Führer feststellte, dass, falls es zum Kriege komme, es ein Krieg auf Leben und Tod sein würde, ausgehend von englischen Absichten in dieser Richtung. England habe dabei mehr zu verlieren. Henderson bemerkte, dass nach Clausewitz der Krieg immer Überraschungen bringe, er wisse nur, dass jeder seine Pflicht tun werde. Der Führer sagte, dass Deutschland niemals etwas zum Schaden Englands unternommen habe, trotzdem stelle sich England gegen Deutschland. Er verwies nochmals auf die Frage von Danzig und Polen, bei der England den Standpunkt einnahm, lieber den Krieg als etwas zum Vorteil Deutschlands. Henderson stellte fest, dass er sein Bestes getan habe. Er habe kürzlich einem Reichsminister geschrieben, dass der Führer, der 10 Jahre gebraucht habe, um Deutschland zu gewinnen, England auch länger Zeit lassen müsse. Der Führer stellte fest, dass die Tatsache, dass England sich in der Danzig-Frage gegen Deutschland gestellt hätte, das deutsche Volk tief erschüttert habe. Henderson wandte ein, man habe sich nur gegen den Grundsatz der Gewalt gestellt, worauf ihm der Führer entgegenhielt, ob etwa England für irgendeine der bösen Idiotien jemals eine Lösung auf dem Verhandlungswege gefunden habe. Der Botschafter hatte hierauf nichts zu entgegnen, und der Führer stellte fest, dass nach einem deutschen Sprichwort zum Lieben immer zwei gehören. Henderson betonte sodann, dass er persönlich nie an einen englisch-französisch-russischen Pakt geglaubt habe. Es sei seine Ansicht, dass Russland durch die Verzögerung nur Cambellien loswerden und dann durch einen Krieg profitieren wollte. Ihm persönlich sei es lieber, dass Deutschland mit Russland einen Vertrag habe, als dass es England tue. Der Führer antwortete, irren Sie sich nicht. Es wird ein langer Vertrag werden mit der Feststellung des Führers, dass dem Botschafter am Nachmittag die schriftliche Antwort übergeben werden würde, schloss die Unterredung von Lösch 79 Antwortschreiben Adolf Hitlers an den britischen Premierminister Cambellien vom 23. August 1939 den 23. August 1939 Euer Exzellenz. Der königlich-britische Botschafter hat mir soeben ein Schreiben überreicht, in dem Eure Exzellenz namens der britischen Regierung auf eine Reihe von Punkten hinweisen, die Ihrer Auffassung nach von größter Wichtigkeit seien. Ich darf dieses Ihr Schreiben wie folgt beantworten. 1. Deutschland hat niemals Konflikte mit England gesucht und sich nie in englische Interessen eingemischt. Es hat sich im Gegenteil, wenn auch leider für 181 Lebensjahre lang bemüht, die englische Freundschaft zu erwerben. Es hat diesem Grunde freiwillige Begrenzungen seiner eigenen Interessen in einem großen Gebiet Europas vorgenommen, die ansonsten nationalpolitisch nur sehr schwer tragbar wären. 2. Das Deutsche Reich besitzt aber wie jeder andere Staat bestimmte Interessen, auf die Verzicht zu leisten unmöglich ist. Sie liegen nicht außerhalb des Rahmens der durch die frühere deutsche Geschichte gegebenen und durch wirtschaftliche Lebensvoraussetzungen bedingten Notwendigkeiten. Einige dieser Fragen besaßen und besitzen zugleich eine nationalpolitisch und psychologisch für jede deutsche Regierung zwingende Bedeutung. Zu ihnen gehören die deutsche Stadt Danzig und das damit im Zusammenhang stehende Problem des Korridors. Zahlreiche Staatsmänner, Geschichtsforscher und Literaten, auch in England, waren sich wenigstens noch vor wenigen Jahren dessen bewusst. Hinzuzufügen möchte ich noch, dass alle diese Gebiete, die in der vorher erwähnten deutschen Interessensphäre liegen, und insbesondere die seit 18 Monaten zum Reich zurückgekehrten Länder ihre kulturelle Erschließung nicht durch Engländer, sondern ausschließlich durch Deutsche erhalten haben, und zwar zum Teil schon in und seit einer Zeit, die über 1000 Jahre zurückliegt. Dritter. Deutschland war bereit, die Frage Danzig und die des Korridors durch einen wahrhaft einmalig großzügigen Vorschlag auf dem Wege von Verhandlungen zu lösen. Die von England ausgetreuten Behauptungen über eine deutsche Mobilmachung gegenüber Polen, die Behauptung von Aggressionsbestrebungen gegenüber Rumänien, Ungarn und so weiter, sowie die später abgegebenen sogenannten Garantieerklärungen hatten die Geneigtheit der Polen zu Verhandlungen auf einer solchen auch für Deutschland tragbaren Basis beseitigt. Vierter. Die von England-Polen gegebene Generalzusicherung, ihm unter allen Umständen beizustehen, ganz gleich, aus welchen Ursachen ein Konflikt entstehen könnte, konnte in diesem Lande nur als eine Ermunterung aufgefasst werden, nunmehr gedeckt durch einen solchen Freibrief eine Welle furchtbaren Terrors gegen die eine vs. Millionen zählende deutsche Bevölkerung, die in Polen lebt, anlaufen zu lassen. Die Gräuel, die seitdem dort stattfinden, sind für die Betroffenen entsetzlich, für das dabei zusehen sollende Deutsche Reich als Großmacht unerträglich. Der freien Stadt Danzig gegenüber hat Polen zahlreiche Rechtsverletzungen begangen, Forderungen ultimativen Charakters geschickt und mit der wirtschaftlichen Abdrosselung begonnen. Fünfter. Die deutsche Reichsregierung hat der polnischen Regierung nun vor kurzem mitteilen lassen, dass sie nicht gewillt ist, diese Entwicklung stillschweigend hinzunehmen, dass sie nicht dulden wird, dass weitere ultimative Noten an Danzig gerichtet werden, dass sie nicht dulden wird, dass man die Verfolgungen des deutschen Elements fortsetzt, dass sie ebenso nicht dulden wird, durch wirtschaftliche Maßnahmen die freie Stadt Danzig umzubringen, das heißt, durch eine Art von Zollblockade der Danziger Bevölkerung die Lebensgrundlage zu vernichten, und dass sie auch nicht dulden wird, dass sich sonstige weitere Provokationen gegen das Reich ereignen. Unabhängig davon müssen und werden die Fragen des Korridors und von Danzig ihre Lösung finden. 182. Sechster. Sie teilen mir, Exzellenz, im Namen der britischen Regierung mit, dass sie in jedem solchen Fall des Einschreitens Deutschlands gezwungen sein werden, Polen Beistand zu leisten. Ich nehme diese Ihre Erklärung zur Kenntnis und versichere Ihnen, dass sie keine Änderung in die Entschlossenheit der Reichsregierung bringen kann, die Interessen des Reiches in dem in Punkt 5 mitgeteilten Sinn war zu Nein, Man. Ihre Versicherung, dass Sie in einem solchen Fall an einen langen Krieg glauben, teile ich ebenfalls. Deutschland ist, wenn es von England angegriffen wird, darauf vorbereitet und dazu entschlossen. Ich habe schon öfters als einmal vor dem deutschen Volk und der Welt erklärt, dass es über den Willen des neuen Deutschen Reiches keinen Zweifel geben könne, lieber jede Not und jedes Unglück und auf jede Zeit auf sich zu nehmen, als seine nationalen Interessen oder gar seine Ehre preisgeben. Siebter. Die deutsche Reichsregierung hat Kenntnis davon bekommen, dass die britische Regierung beabsichtigt, Mobilmachungsmaßnahmen durchzuführen, deren eindeutiger Charakter als nur gegen Deutschland gerichtet, nach den eigenen Erklärungen in ihrem Schreiben an mich, Herr Ministerpräsident, feststeht. Dies soll auch für Frankreich zutreffen. Da Deutschland niemals die Absicht hatte, sei es gegen England oder gegen Frankreich, militärische Maßnahmen außer solchem defensiver Natur zu treffen, und wie schon betont nie beabsichtigte und auch für die Zukunft nicht beabsichtigt, England oder Frankreich anzugreifen, kann es sich in dieser Ankündigung, wie Sie sie, Herr Ministerpräsident, in Ihrem Schreiben mir bestätigen, nur um einen in Aussicht genommenen Akt der Bedrohung des Reiches handeln. Ich teile daher Eurer Exzellenz mit, dass ich im Falle des Eintreffens dieser militärischen Ankündigung die sofortige Mobilmachung der deutschen Wehrmacht anordnen werde. Achter. Die Frage der Behandlung der europäischen Probleme im friedlichen Sinn kann nicht von Deutschland entschieden werden, sondern in erster Linie von jenen, die sich seit dem Verbrechen des Versailles-Diktats jeder friedlichen Revision beharrlich und konsequent widersetzt haben. Erst nach der Änderung der Gesinnung der dafür verantwortlichen Mächte kann auch eine Änderung des Verhältnisses zwischen England und Deutschland in einem positiven Sinne eintreten. Ich habe Zeit meines Lebens für eine deutsch-englische Freundschaft gekämpft, bin aber durch das Verhalten der britischen Diplomatie wenigstens bisher von der Zwecklosigkeit eines solchen Versuches überzeugt worden. Wenn sich dies in der Zukunft ändern würde, könnte niemand glücklicher sein als ich. Adolf Hitler 80 Auszug aus der Aufzeichnung über eine vom Reichsaußenminister in der Nacht vom 23. zum 24.08.1939 geführte Unterhaltung mit den Herren Stalin und Molotow, Adab BD 7 Nummer 213, es wurden folgende Fragen erörtert, 1, Japan, der Herr Ram führte aus, dass die deutsch-japanische Freundschaft in keiner 183 Weise gegen die Sowjetunion gerichtet sei. Vielmehr seien wir dank unserer guten Beziehungen zu Japan in der Lage, zu einem Ausgleich der Gegensätze zwischen der Sowjetunion und Japan beizutragen. 2. Italien, Mussolini begrüße lebhaft die Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Zu dem Abschluss des Nichtangriffspaktes habe er sich sehr erfreut geäußert. 3. Türkei. 4. England. Die Herren Stalin und Molotow äußerten sich in absprechender Weise über die englische Militärmission in Moskau, die der Sowjetregierung niemals gesagt habe, was sie eigentlich wolle. Der Herr Ram erklärte hieran anknüpfend, dass England stets den Versuch gemacht habe und noch mache, die Entwicklung guter Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion zu stören. England sei schwach und für seinen anmaßenden Anspruch auf die Weltherrschaft wolle es andere kämpfen lassen. Herr Stalin stimmte lebhaft zu und bemerkte Folgendes: Die englische Armee sei schwach, auch der britischen Seeflotte komme nicht mehr ihre frühere Bedeutung zu. Die Luftflotte Englands sei zwar im Aufbau begriffen, es herrsche aber Mangel an Fliegern. Wenn England trotzdem die Welt beherrsche, so läge das an der Dummheit der anderen Länder, die sich immer wieder bluffen ließen. Es sei lächerlich, dass zum Beispiel einige hundert Engländer Indien beherrschen. Der Herr Ram stimmte zu und teilte Herrn Stalin vertraulich mit, dass England in diesen Tagen einen neuen Fühler ausgestreckt habe, der mit gewissen Andeutungen an das Jahr 1914 verknüpft sei. Es handele sich dabei um ein typisch englisches, dummes Manöver. Der Herr Ram habe dem Führer vorgeschlagen, den Engländern mitzuteilen, dass Deutschland jede feindselige britische Handlung im Falle eines deutsch-polnischen Konfliktes mit einem Bombenangriff auf London beantworten würde. Herr Stalin bemerkte, bei dem Fühler handele es sich offenbar um den Brief Camberlains an den Führer, den der Botschafter Henderson am 23.8. auf dem Obersalzberg übergeben habe. Herr Stalin äußerte ferner die Ansicht, dass England trotz seiner Schwäche schlau und hartnäckig Krieg führen würde. 5. Frankreich. Herr Stalin gab der Meinung Ausdruck, dass Frankreich immerhin eine beachtliche Armee habe. Der Herr Ram wies seinerseits die Herren Stalin und Molotow auf die zahlenmäßige Unterlegenheit Frankreichs hin. Während Deutschland über eine Jahresklasse von mehr als 30.000 Soldaten verfüge, könne Frankreich jährlich nur 15.000 Rekruten einberufen. Der Westwall sei fünfmal stärker als die Maginot-Linie. Wenn Frankreich mit Deutschland Krieg führen wolle, würde es unter allen Umständen besiegt werden. 6. Antikominternpakt. Der Herr Ram bemerkte, dass der Antikominternpakt im Grunde nicht gegen die Sowjetunion, sondern gegen die westlichen Demokratien gerichtet gewesen sei. 184 dies habe, wie er wisse und auch aus russischen Pressestimmen entnehmen konnte, die Sowjetunion richtig erkannt. Herr Stalin warf ein, der Antikominternpakt habe in der Tat hauptsächlich die Londoner City und die kleinen englischen Kaufleute erschreckt. Der Herr Ram stimmte zu und bemerkte scherzhaft, dass Herr Stalin durch den Antikominternpakt sicher weniger erschreckt worden sei als die Londoner City und die kleinen englischen Kaufleute. Wie das deutsche Volk über diese Frage denke, gehe aus einem von den als witzig und humorbegabten bekannten Berlinern erfundenen Scherzwort hervor, das schon seit einigen Monaten umliefe und besage Stalin werde noch selbst dem Antikominternpakt beitreten. 7. Einstellung des deutschen Volkes zu dem deutsch-russischen Nichtangriffspakt. Der Herr Ram führte aus, er habe bereits feststellen können, dass alle Schichten des deutschen Volkes, und zwar gerade die einfachen Leute, die Verständigung mit der Sowjetunion auf das Lebhafteste begrüßten. Das Volk fühle instinktiv, dass es zwischen Deutschland und der Sowjetunion keine natürlichen Gegensätze gebe und dass die Entwicklung guter Beziehungen bisher nur durch ausländische Machenschaften, insbesondere seitens Englands, gestört worden sei. Herr Stalin erwiderte, dass er dies gern glaube. Die Deutschen wünschten den Frieden und begrüßten daher freundschaftliche Beziehungen zwischen dem Reich und der Sowjetunion. Der Herr Ram warf hier ein, es treffe sicher zu, dass das deutsche Volk den Frieden wünsche, andererseits sei aber die Empörung gegen Polen so groß, dass jeder Einzelne zum Kampf bereit sei. Das deutsche Volk würde sich die polnischen Provokationen nicht länger gefallen lassen. 8. Trinksprüche. 81 Text des Nichtangriffsvertrages zwischen Deutschland und der Sowjetunion vom 23.08.1939, Adab BD 7 Nummer 228, Geheimes Zusatzprotokoll, Adab BD 7 Nummer 229, Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Die deutsche Reichsregierung und die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, geleitet von dem Wunsche, die Sache des Friedens zwischen Deutschland und der UdSSR zu festigen und ausgehend von den grundlegenden Bestimmungen des Neutralitätsvertrages, der im April 1926 zwischen Deutschland und der UdSSR geschlossen wurde, sind zu nachstehender Vereinbarung gelangt, Artikel I. Die beiden vertragsschließenden Teile verpflichten sich, sich jeden Gewaltakts, jeder aggressiven Handlung und jedes Angriffs gegeneinander, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen Mächten, zu enthalten. 185 Artikel 2. Falls einer der vertragsschließenden Teile Gegenstand kriegerischer Handlungen seitens einer dritten Macht werden sollte, wird der andere vertragsschließende Teil in keiner Form diese dritte Macht unterstützen. Artikel 3. Die Regierungen der beiden vertragsschließenden Teile werden künftig fortlaufend zwecks Konsultation in Fühlung miteinander bleiben, um sich gegenseitig über Fragen zu informieren, die ihre gemeinsamen Interessen berühren. Artikel 4. Keiner der beiden vertragsschließenden Teile wird sich an irgendeiner Mächtegruppierung beteiligen, die sich mittelbar oder unmittelbar gegen den anderen Teil richtet. Artikel V. Falls Streitigkeiten oder Konflikte zwischen den vertragsschließenden Teilen über Fragen dieser oder jener Art entstehen sollten, Werden beide Teile diese Streitigkeiten oder Konflikte ausschließlich auf dem Wege freundschaftlichen Meinungsaustausches oder nötigenfalls durch Einsetzung von Schlichtungskommissionen bereinigen? Artikel 6. Der gegenwärtige Vertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen mit der Maßgabe, dass, soweit nicht einer der vertragsschließenden Teile ihn ein Jahr vor Ablauf dieser Frist kündigt, die Dauer der Wirksamkeit dieses Vertrages automatisch für weitere 5 Jahre als verlängert gilt. Artikel 7. Der gegenwärtige Vertrag soll innerhalb möglichst kurzer Zeit ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt sofort mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutscher und russischer Sprache. Moskau, am 23. August 1939. Für die deutsche Reichsregierung, V. Ribbentrop in Vollmacht der Regierung der UdSSR, W. Molotow geheimes Zusatzprotokoll aus Anlass der Unterzeichnung des Nichtangriffsvertrages zwischen dem Deutschen Reich und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären in Osteuropa erörtert. Diese Aussprache hat zu folgendem Ergebnis geführt: 1. Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, gehörenden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessensphären Deutschlands und der UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens am Vilnaö-Gebiet beiderseits anerkannt. 186 Zweiter. Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung der zum polnischen Staate gehörenden Gebiete werden die Interessensphären Deutschlands und der UdSSR ungefähr durch die Linie der Flüsse nahe Wild, Weich-Sel und San abgegrenzt. Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, kann endgültig erst im Laufe der weiteren politischen Entwicklung geklärt werden. In jedem Falle werden beide Regierungen diese Frage im Wege einer freundschaftlichen Verständigung lösen. 3. Hinsichtlich des Südostens Europas wird von sowjetischer Seite das Interesse an Bessarabien betont. Von deutscher Seite wird das völlige politische Desinteressement an diesen Gebieten erklärt. 4. Dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden. Moskau, den 23. August 1939. Für die deutsche Reichsregierung, V. Ribbentrop in Vollmacht der Regierung der UdSSR, W. Molotow 82 Beredit des britischen Botschafters Lorraine an Lord Halifax über seine Aussprache mit Graf Czarno am 23.08.1939 nachmittags 1:30 aus DBFP 7 Nummer 192.1. Ich sah Graf Czarno 1:30 auf seine Aufforderung. 2. Er erzählte mir, dass er meine Unterhaltung mit ihm von gestern Abend Mussolini berichtet und die ganze Angelegenheit mit dem Ducei durchgesprochen hätte. 3. Er wünschte, mich jetzt zur besonderen Unterrichtung des Premierministers und EU-Lordschaft mit Mussolinis Ansichten bekannt zu machen. Mussolini wünscht Stern, dass wir verständen, dass alle äußerste Diskretion vonnöten sie ehre und bat, dass dieser Meinungsaustausch nur zwischen ihm und EU-Lordschaft als höchst vertraulich behandelt werden sollte. Seine Position wäre offenkundig delikat, da Italien immer noch Deutschlands Verbündeter sei. Dann wäre da die Presse, und besonders wenn die französische Presse irgendetwas witterte, würden wir aufgeworfen sein. Ich sagte, wir würdigten diese Situation und versicherte Graf Czarno, dass er sich auf vollständige Diskretion ihrerseits verlassen könnte und darauf, dass ich wachsam ernsten meinen Kollegen gegenüber sein würde. 4. Mussolini wünschte Frieden und wäre willens, mit SMR in der Suche nach Bedingungen zusammenzuarbeiten, unter denen ein Verhandlungsfrieden, wie in ihrer Botschaft entwickelt, begonnen werden könnte. Graf Czarno fügte hinzu, dass er aus persönlichen Gründen sehr glücklich wäre, mit mir hier zusammenzuarbeiten. Nach Meinung des Ducei wäre die Situation allerdings sehr ernst und hätte jetzt einen Stillstand erreicht, und wenn der Frieden gerettet werden sollte, wäre nicht ein Augenblick zu verlieren. Soweit hätte er Berlin keine Mitteilungen auf der Linie ihrer Botschaft zukommen lassen. Er empfände jedoch stark, dass nur eine neue Tatsache ihm ermöglichen würde, mit irgendeiner Erfolgsaussicht zu verhandeln, um die festgefahrenen Dinge in Richtung einer friedlichen Lösung in Gang zu bringen. 187 Fünfter. Die neue Tatsache, die Mussolini vorschwebte als die einzige, die wahrscheinlich diesem Zweck genügen würde, wäre die, dass Polen das Recht der deutschen freien Stadt, zum Reich zurückzukehren, aus freien Stücken anerkennen sollte. Hielte es SMR für möglich, Polen in diesem Sinne zu beraten? Er selbst empfände, es wäre kaum anzunehmen, dass Hitler Verhandlungen mit Warschau aufnehme, es sei denn, er könnte Hitler wenigstens so viel darbieten, dass er imstande sein würde, in irgendeiner zweckdienlichen Weise bei ihm zu intervenieren. 6. Wenn einmal eine Verhandlung im Gange käme, übernehme es Mussolini, seinen ganzen Einfluss in Berlin zur Ermöglichung einer friedlichen, fairen und ehrenhaften Schlichtung zu verwenden. 7. Mussolini hätte besonders die Wortfassung jenes Punktes beachtet, dass die loyale Beobachtung der erreichten Übereinkünfte sicherzustellen sei. Er würde im geeigneten Augenblick bereit sein, selber die angemessenste Form einer vollen, internationalen Garantie gegen die Nichtanerkennung irgendwelcher Übereinkünfte zu suchen. 8. Mussolini denkt, dass, falls eine Verhandlung über Danzig in Gang gebracht werden kann, sie verbreitert werden könnte und auf einer wirklichen Friedenskonferenz dahin entwickelt werden sollte, eine stabile und dauerhafte Lage herzustellen, was die Konferenz von 1919 zu tun versäumt hätte. 9. Ich sagte, ich würde Mussolinis Gedankengänge Ihnen sofort übermitteln. Sie wären offensichtlich sehr bedeutsam, und ich wüsste, Herr Premierminister und Sie würden Mussolinis bereitwillige Mitarbeit sehr zu schätzen wissen. Trotzdem empfände ich, dass das, was Mussolini in Absatz 5 anregte, sowohl für SMR als auch für Polen schwierig wäre. 83 Auszug aus dem Brief des Botschafters V. Mackensen an Staatssekretär V. Weizsäcker vom 23.08.1939 Adab BD. 7 Nummer 226 Rom, den 23. August 1939 lieber Freund. Zu den Vorgängen, die sich seit meiner Abreise von Salzburg in den deutsch-italienischen Beziehungen abgespielt haben, insbesondere zu dem, was Attolico seither hier und in Fuschel bzw. in Obersalzberg losgelassen hat, möchte ich Ihnen heute noch einige Mitteilungen machen, auch auf die Gefahr hin, dass Sie wenig oder nichts Neues darin finden. Ich selbst war ja, wie ich Ihnen gestern schon telefonisch sagte, über diese Vorgänge über das hinaus, was ich durch Ihr Telegramm Nummer 285 vom 21. hörte und was dann durch die Ereignisse überholt worden ist, völlig außen vor. Meine Versuche, an Attolico heranzukommen, missglückten, da er jeder Begegnung auswich. Umso wertvoller ist es mir, dass mir in der letzten Nacht von einem in über anderthalb Jahrzehnten als zuverlässig erwiesenen Vertrauensmann mit unmittelbaren Verbindungen im Palazzo Chigi Nachrichten darüber zugegangen sind, was 188 sich hier in den letzten Tagen hinter den Kulissen abgespielt hat. Ich gebe seine Mitteilungen, so wie sie mir zugegangen sind, nachstehend in deutscher Übersetzung wieder. Mein Gewährsmann kennzeichnet die Stimmung des Ducei in den Tagen zwischen Czarnöls Rückkehr aus Salzburg und dem Bekanntwerden der Nachricht von dem bevorstehenden Moskauer Nichtangriffspakt wie folgt, die Lage habe Sidi weiter zugespitzt. Czarnöl habe den Aufenthalt in Albanien abgebrochen und sei überraschend nach Rom zurückgekehrt. Es hätten sich sofort Debatten zwischen Mussolini, Czarnöl und Attolico entwickelt, der italienischen Gedanke sei, dass der Bündnispakt zwischen Italien und Deutschland auf der Grundlage jener mündlichen Vereinbarung abgeschlossen sei, dass in den ersten drei Jahren der Krieg vermieden werde. Nun stehe aber Deutschland, jedenfalls so wie es die Leiter der italienischen Außenpolitik und die italienischen Diplomaten auffassten, im Begriff, den Krieg zu provozieren, halte sich also nicht an diese Verpflichtung. Deutschland handele damit rein aus eigener Initiative, ohne den Interessen und dem Willen des anderen Vertragspartners Rechnung zu tragen. Man täusche sich aber, wenn man etwa annehme, dass der andere Vertragspartner gehorsam folgen und sich blind in solche Entwicklung hineinziehen lassen werde. Was Italien anginge, so kann es in diesem Jahre einen Krieg nicht wünschen, weil die Voraussetzungen für einen Abschluss sich durchaus ungünstig darstellen. Italien habe in der Tat, in der Voraussetzung, dass kein Krieg bevorstände, und vor allem in der Sicherheit, dass es sich im Bündnis mit Deutschland in der Lage fühle, ganz Europa den Respekt vor dem Frieden aufzunötigen, sich in öffentliche Arbeiten ganz großen Ausmaßes begeben. Das gelte für Albanien, Äthiopien, Sizilien und im Hinblick auf die Weltausstellung auch für Rom. Alles das bedeutet die Investierung von vielen Zehnten von Milliarden, und die italienischen Finanzen seien in keiner Weise in der Lage, in diesem Jahr die Last eines Krieges zu tragen, zumal ja das Land eigentlich seit 5 Jahren Kriegslasten zu tragen hätte. Auf der anderen Seite verfügt die italienische Marine zurzeit nur über ganze 2 Linienschiffe, und das, was im Bau ist, erfordert zur Fertigstellung jene Friedensjahre, die im Einvernehmen mit Berlin vorgesehen waren. Auch die Artillerie sei weit davon entfernt, fertig zu sein. Die Italiener würden vielmehr gezwungen sein, mit Kanonen in den Krieg zu gehen, die eine Schussweite von 6 Kilometer haben, während diejenigen der Franzosen 12 beträgt. Reichsaußenminister von Ribbentrop habe in Salzburg erklärt, Deutschland werde sich im Westen auf die Defensive zurückziehen, das aber werde, nach Ansicht des Ducei, den Franzosen und Engländern erlauben, sich mit allen ihren Kräften auf Italien zu stürzen. Es würde sich also die Situation ergeben, dass Italien die gesamte Last des Krieges zu tragen hätte, um dem Reich die Möglichkeit zu geben, die Partie im Osten zu liquidieren, und Mussolini glaube nicht, dass Polen in wenigen Wochen liquidiert werden könne. Die Berichte der italienischen Militärattaches deckten sich in keiner Weise mit den optimistischen Erwartungen, die der Herr Reichsaußenminister in Salzburg dem Grafen Czarnöl gegenüber entwickelt hätte. Außerdem stimme das, was die Italiener über die Haltung der Westmächte in Erfahrung gebracht hätten, nicht mit den deutschen Ansichten überein. In Berlin 189 vertrete man die Auffassung, dass Frankreich und England nicht intervenieren würden, in Rom dagegen hält man es für außer jedem Zweifel stehend, dass beide sofort intervenieren werden, und nach einigen Monaten auch die Vereinigten Staaten. Die erste Folge aber einer englisch-französischen Intervention würde ein Angriff in der Luft und zur See gegen jene Transporte sein, die Verstärkung und Material nach Libyen bringen sollten, tunhin in so günstigen Bedingungen, dass es einem Konflikt ins Auge sehen könne. Aus diesen Gründen heraus muss es sich einer Politik widersetzen, die nicht anders als unmittelbar zum Kriege führen kann. Kurz, Italien sei im Augenblick nach keiner Richtung, man dürfe aber auch nicht außer Acht lassen, dass das Bündnis CD auf völliger Gleichstellung der beiden Partner aufbaue, also die Entscheidung, in den Krieg einzutreten, von beiden getroffen werden müsse. Berlin dagegen schiene das Bündnis so aufzufassen, dass die Direktiven für die gemeinsame Politik von der Wilhelmstraße diktiert würden und Rom lediglich als Sekundant zu gehorchen habe. Aus allen diesen Gründen sei es unerlässlich, jetzt den Krieg zu vermeiden oder zumindest ihn entsprechend den mündlichen Abreden zwischen Rom und Berlin auf die nächsten Jahre zu verschieben. Der Duce sei aber zu dem Entschluss gekommen, Czarne unverzüglich nochmals nach Deutschland zu entsenden, um die Situation so weit zu klären, dass alles, was unternommen wird, im gemeinsamen Einvernehmen geschieht. Der Duce hat nach Mitteilung meines Gewehrsmannes dabei für Czarne die Parole ausgegeben, Freunde und Bundesgenossen ja, Sklaven nein. In dieser Darstellung des Gewehrsmannes kehrt nahezu alles das wieder, was mir Czarne als von ihm in seinen Unterhaltungen auf dem Obersalzberg vorgebracht mitteilte. Wenn es also jetzt zu dieser zweiten Begegnung gekommen wäre, so hätte er, wenn er neulich wirklich so, wie angegeben, gesprochen hätte, jetzt kaum ein neues Moment hinzugebracht. Der Unterschied in der Beurteilung zwischen uns und dem Duce liegt eben in der Ausgangsfrage, werden England und Frankreich stillhalten oder nicht. Der Duce scheint sie mit der gleichen Bestimmtheit zu verneinen, wie wir sie bejahen, und das, obwohl Czarne sicherlich nicht unterlassen hat, seine Eindrücke von der felsenfesten Überzeugung des Führers dem Duce ebenso zu schildern, wie er es mir gegenüber getan hat. In diese Situation hinein sei, so fährt mein Gewehrsmann fort, die Nachricht von dem bevorstehenden Moskauer Nichtangriffspakt gekommen. Sie habe, auch wenn man nach den vertraulichen Mitteilungen des Herrn Reichsaußenministers an den Grafen Czarne in Salzburg die Dinge zum Teil vorausgesehen hätte, hier sofort den Eindruck ausgelöst, dass die Lage sich von Grund auf geändert habe. Diese neue Aktion des Reiches bedeute einen gewaltigen Erfolg. Die Einkreisungspolitik ist bankrott. England und Frankreich haben einen tödlichen Schlag erhalten. Es ist also die Politik der Achse, die eine neue Stärkung erfahren hat. Jetzt bliebe Polen nichts übrig, als mit Deutschland zu verhandeln. Aber selbst wenn man annehme, dass es für Polen zu solchem Verhandeln noch Zeit sei, so glauben doch die meisten hier, dass es gar nicht verhandeln wolle. Unter den neuen Umständen werde die italienische Haltung wie folgt bestimmt: Entstehen aus der Frage Danzig keine Konflikte, so besteht auch keine Veranlassung 190 zu einer italienischen Aktion. Komme es aber zu einem Konflikt, so werde Italien mit einem Aktionsplan hervortreten. Sie werden diese Darstellung vielleicht etwas lang finden. Sie ihnen zu geben, erschien mir aber trotzdem wichtig, weil sie nach meiner Auffassung doch ein recht lehrreiches Bild von dem gibt, was in den letzten Tagen hier vor sich gegangen ist. Mit herzlichen Grüßen stets Ihr Mackensan, 84 Bericht eines deutschen Vertrauensmannes der deutschen Botschaft in Paris über seine Unterredung mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten am 24. August 1939 Adab BD. 7 Nummer 258 Unterredung mit Pierre-Étienne Flandin am 24. August 1939. Flandin steht der außenpolitischen Entwicklung der letzten Tage mit großem Pessimismus gegenüber, trotzdem hält er eine Lösung in letzter Stunde für nicht ausgeschlossen, falls sich Deutschland bereit finden würde, Polen annehmbare Vorschläge zu unterbreiten. Der ehemalige Ministerpräsident präzisierte dabei die Äußerung, die er bereits gestern am Telefon gemacht hatte, dass eine Einigung zwischen Berlin und Warschau im Bereich der Möglichkeiten stehe, falls Berlin nicht in ultimativer Form vorgehen würde. Die gegenwärtige Spannung sei in erster Linie auf die Tatsache zurückzuführen, dass Berlin die ganze Welt, und auch die Polen, über seine eigentlichen Absichten völlig im Ungewissen lasse. Ich glaube, sagte Herr Flandin, dass die Polen sich bereit finden könnten, den deutschen Wünschen näher zu treten, wenn diese Wünsche zu einer Diskussionsfrage gestempelt würden, und wenn sie nicht als reine Unterwerfung Polens von der Weltmeinung gewertet werden müssten. Es ist sogar nicht unmöglich, dass sich Warschau für den Fall Gewisser Zugeständnisse mit wirksamen Garantien für die Abtretung des Korridors bereit findet. Wenn man die gegenwärtige Krise mit der Septemberkrise des vergangenen Jahres vergleiche, so dürfe man nie vergessen, dass damals das Abkommen von München durch eine vorherige ausgiebige internationale Diskussion der Henle-Inschen Punkte vorbereitet worden sei. Im gegenwärtigen Malese spiele aber der Faktor, dass Hilter sich mit Geheimnissen umhülle, eine sehr wesentliche Rolle im negativen Sinne. Deutschland verkenne völlig die Mentalität der Franzosen, die logisch dächten und die sich durch Ungewissheiten nur im deutschfeindlichen Sinne beeinflussen ließen. Flandin habe in den letzten Tagen sehr viel mit der Landbevölkerung Fühlung gehabt, die sich darüber einig sei, dass ein Nachgeben in der polnischen Frage nicht nur Frankreichs Prestige erschüttern, sondern die Existenz Frankreichs überhaupt in Frage stellen würde. Während die Leute, die im September 1938 mobilisiert seien, das Gefühl hatten, dass man sich nicht schlagen würde und dass sie bald in ihr Heimatdorf zurückkehren würden, seien diesmal die meisten mit dem Empfinden, Randvermerk in Weizsäckers Handschrift, hat dem Führer vorgelegen. 191 abgefahren, für lange Zeit fortzugehen und vielleicht überhaupt nicht zurückkehren. Es sei Flandin nicht ein einziger Mensch begegnet, der gemurrt hätte oder den Maßnahmen der Regierung auch nur psychologische Beobachtung halte der ehemalige Ministerpräsident für äußerst wichtig, denn er, sic, bestimme im Wesentlichen die Haltung der Regierung. Mit der geringsten Kritik begegnet wäre. Diese Flandin erachte es für ausgeschlossen, dass London unter den gegebenen Umständen nachgeben oder sich zu einem Druck auf Polen entschließen könne. Der britische Mann auf der Straße empfinde die Tatsache, dass Deutschland der britischen Weltmacht das Recht abstreitet, sich um die Probleme Ostpreußens zu kümmern, als eine schwere und untragbare Beleidigung. Es sei daher durchaus verständlich, wenn er von der Regierung fordert, dass alles auf die Karte des Prestiges gesetzt werde. Berlin begehe einen doppelten psychologischen Fehler, Frankreich gegenüber insofern, als es die logische Orientierung des französischen Denkens nicht berücksichtige, und England gegenüber deshalb, dass es ans die innen nicht genügend mit seiner Empfindlichkeit rechnet. Ob sich der Pakt mit den Sowjets über den diplomatischen Erfolg hinaus, den Flandern keineswegs bestreiten wolle, auch im Falle eines europäischen Konflikts als solide erweisen würde, bliebe abzuwarten. Deutschland dürfe niemals vergessen, dass es sich bei den Russen um geborene Verräter handele, qui pour un trou le ou un jour la le magne, eile aussehe. Man könne eine gewisse Hoffnung für eine friedliche Bereinigung der gegenwärtigen Schwierigkeiten bewahren, wenn man die Gewissheit hätte, dass der deutsche Reichskanzler in Verbindung mit seinen Forderungen an die polnische Adresse seine Konzeptionen über einen konstruktiven europäischen Frieden und eine fruchtbare Zusammenarbeit der Völker bekannt geben würde. Hitler könne also, falls er den guten Willen habe, unter Beweis stellen, dass er nicht die deutsche Hegemonie anstrebe, sondern ein ideales, über die nationalen Interessen hinausgehendes Ziel. Im Grunde stehe nicht das Prinzip bei der Danziger Problematik und beim Korridor auf dem Spiel, sondern vielmehr die Methode des deutschen Vorgehens. Wenn es der Reichskanzler fertig bringen würde, die interessierten Völker wirksam davon zu überzeugen, dass ihre Lebensrechte und Interessen nicht bedroht sind, könnte der Frieden noch in letzter Stunde gerettet werden. 85 Auszug aus der Rede des Premierministers Chamberlain am 24. August 1939 im Unterhaus, BBB Nummer 64, unsere mehr so war die Lage am vergangenen Dienstag, als plötzlich in Berlin und Moskau angezeigt wurde, dass Verhandlungen über einen Nichtangriffspakt zwischen jenen beiden Ländern stattgefunden hätten und wahrscheinlich bald abgeschlossen würden. Ich will nicht versuchen, dem Hause zu verheimlichen, dass diese Ankündigung für Regierung als Überraschung kam, und als eine Überraschung sehr unangenehmer Art. Schon seit einiger Zeit hatte es Gerüchte über eine bevorstehende Änderung 192 der Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion gegeben, aber nicht die leiseste Andeutung von dieser Änderung war uns oder der französischen Regierung von der Sowjetregierung gegeben worden. Die britische und die französische Mission kamen am 11. August in Moskau an. Sie wurden mit Wärme empfangen, auf freundschaftliche Weise, und die Besprechungen befanden sich schon im Gang und waren auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens fortgeschritten, als diese Bombe geschleudert wurde. Es war, um das Wenigste zu sagen, höchlich beunruhigend zu erfahren, dass die Sowjetregierung, während diese Unterhandlungen auf dieser Grundlage im Gange waren, heimlich mit Deutschland um einen Pakt verhandelt hatten, zu Zwecken, die auf den ersten Blick mit dem Ziel ihrer Außenpolitik, so wie wir sie aufgefasst hatten, unvereinbar waren. Ich habe nicht vor, heute Nachmittag ein endgültiges Urteil über dieses Ereignis zu fällen. Das, denke ich, wäre verfrüht, solange wir nicht eine Gelegenheit haben, uns mit der französischen Regierung zu besprechen, hinsichtlich der Bedeutung und der Auswirkungen dieses Abkommens, dessen Text erst heute Morgen veröffentlicht wurde. Aber die Frage, die die Regierung zu prüfen hatte, als sie von dieser Ankündigung hörte, war die, was für eine Wirkung, wenn es sie überhaupt geben soll, diese veränderte Lage auf unsere eigene Politik haben würde. Das Haus wird sich daran erinnern, dass unsere Garantie für Polen gegeben wurde, ehe von irgendeinem Abkommen mit Russland die Rede war, und dass sie auf keinerlei Weise davon abhängig gemacht worden war, dass ein solches Abkommen geschlossen würde. Wie könnten wir also mit Ehren von einer solchen Verpflichtung zurücktreten, die wir so oft und so deutlich bekräftigt haben? Daher bestand unsere erste Handlung darin, eine Erklärung abzugeben, wonach unsere Verpflichtungen gegenüber Polen und anderen Ländern unberührt blieben. Diese Verpflichtungen beruhen auf vereinbarten, dem Unterhaus abgegebenen Erklärungen, die zur Auswirkung kommen in Verträgen, die sich gegenwärtig in einem vorgeschrittenen Stadium der Unterhandlung befinden. Wenn diese Verträge abgeschlossen sind, werden sie unsere Verpflichtungen formell definieren, aber sie ändern keineswegs die bereits übernommenen Verpflichtungen zu gegenseitiger Hilfeleistung, sie fügen nichts hinzu und sie nehmen nichts davon weg. Das Kommunikfund, das wir diese Woche nach der Kabinettssitzung an die Presse ausgaben, sprach auch von gewissen Verteidigungsmaßnahmen, die wir getroffen haben. Man wird sich daran erinnern, dass, wie ich gesagt habe, Deutschland bereits einen ungeheuren Mannschaftsstand unter den Fahnen hat und dass in jenem Land militärische Vorbereitungen aller Art in einem sehr großen Maßstabe durchgeführt wurden und noch zu tun durchgeführt werden. Die Maßnahmen, die wir bis jetzt ergriffen haben, sind vorbeugender und defensiver Art und sollen uns Herrn Entschluss wirksam machen, unser Land in Bereitschaft zu setzen, damit es jedem Notfall gewachsen ist, aber ich wünsche nachdrücklich jede Vermutung zurückzuweisen, sofern eine solche Vermutung auftauchen sollte, diese Maßnahmen kämen einem Akt der Drohung gleich. Nichts, was wir getan oder vorhaben, bedroht die rechtmäßigen Interessen Deutschlands. Es ist keine Drohung, wenn man sich darauf vorbereitet, Freunden zu helfen, sich gegen Gewalt zu verteidigen. 193 Bei zahlreichen Gelegenheiten habe ich meine Überzeugung geäußert, dass ein Krieg zwischen unseren beiden Ländern und er wird auf allen Seiten als die größte Katastrophe betrachtet, die sich ereignen könnte, weder von unserem eigenen, noch vom deutschen Volk gewünscht wird. Ich habe wiederholt die Behauptung widerlegt, dass unsere Garantie für Polen die polnische Regierung dazu bewogen habe, die ihr damals gemachten Vorschläge abzulehnen. Die Garantie wurde in Tat und Wahrheit erst gegeben, nachdem die polnische Ablehnung der deutschen Regierung bereits übermittelt worden war. Wenn trotz all unseren Anstrengungen, einen Weg zum Frieden zu finden und Gott weiß, dass ich mein Bestes versucht habe, wenn wir trotz alledem uns Gizwun gehen sehen, auf einen Kampf einzutreten, der unermessliches Leid und Elend über die ganze Menschheit bringen wird und dessen Ende kein Mensch voraussehen kann, wenn das geschehen sollte, werden wir nicht für die politische Zukunft einer fernen Stadt in einem fremden Land kämpfen, sondern wir werden kämpfen für die Erhaltung jener Prinzipien, von denen ich gesprochen habe und deren Zerstörung gleichbedeutend wäre mit der Zerstörung jeder Möglichkeit des Friedens und der Sicherheit für die Völker der Erde. Diese Entscheidung über Frieden oder Krieg liegt nicht bei uns und ich baue darauf, dass diejenigen, bei denen die Verantwortung in Wirklichkeit liegt, an die Millionen menschlicher Wesen denken werden, deren Zukunft von ihrem Handeln abhängt. 86 Appell des Präsidenten der USA Roosevelt an Adolf Hitler vom 24.08.1939, Amerika und Deutschland 1936-1945 S25, in der Botschaft, die ich Ihnen am 14. April dieses Jahres übersandte, erklärte ich, dass es meiner Meinung nach in der Macht der Führer der großen Völker liege, die über ihren Ländern schwebende Katastrophe abzuwenden, dass aber die Krise, der sich die Welt gegenübergestellt sah, in einer Katastrophe enden müsse, wenn nicht sofort mit allseitigem gutem Willen versucht würde, eine friedliche und Lösung der vorhandenen Streitfragen zu finden. Diese Katastrophe erscheint heute furchtbar nahe. Auf meine Botschaft vom April habe ich keine Antwort erhalten. Da es jedoch mein fester Glaube ist, dass die Sache des Weltfriedens, die die Sache der Menschheit selbst ist, über allen anderen Erwägungen steht, wende ich mich neuerlich an Sie, in der Hoffnung, dass der drohende Krieg mit all dem Unglück, das er für alle Völker im Gefolge hat, doch noch abgewendet werden kann. Ich appelliere daher an Sie dringend und mit allem Ernst, ein gleicher Transgender-Appell ergeht auch an Anlassen, dass sich die Regierungen Deutschlands und Polens aufgrund eines gemeinsamen Abkommens während einer annehmbaren festzulegenden Periode jeder aktiven Angriffshandlung enthalten, und dass sie einem Übereinkommen zustimmen, die schwebenden Streitfragen durch eine der drei folgenden Methoden zu lösen: er den Präsidenten der Polnischen Republik, zu Ver 194, durch direkte Verhandlungen, oder zweitens, durch Überweisung der Streitfragen an ein unparteiisches Schiedsgericht, welches das Vertrauen beider Seiten besitzt, oder drittens, durch ein Schlichtungsverfahren. Als Vermittler oder Vorsitzender in diesem Verfahren wäre ein Bürger einer der traditionellen neutralen Staaten Europas oder ein Bürger einer der amerikanischen Republiken zu wählen, die alle weder direkt noch indirekt an den politischen Angelegenheiten Europas beteiligt sind. Da sowohl Polen wie Deutschland souveräne Staaten sind, versteht es sich von selbst, dass nach Annahme irgendeines meiner drei Vorschläge beide Staaten übereinkommen würden, ihre gegenseitige Unabhängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit voll zu respektieren. Das Volk der Vereinigten Staaten ist einmütig in seinem Widerstand gegen eine Politik militärischer Eroberungen und militärischer Herrschaft. Es lehnt einmütig die Lehre ab, dass irgendein Herrscher oder irgendein Volk das Recht besitze, seine Absichten durch Maßnahmen zu verwirklichen, die ungezählte Millionen Menschen in einen Krieg stürzen, der über alle Völker der Welt, Kriegführende wie Neutrale, Leid und Elend bringen muss, wenn diese Ziele, sofern sie gerecht und vernünftig sind, auch durch friedliche Verhandlungen oder durch schiedsgerichtliches Verfahren erreicht werden können. Ich appelliere an Sie im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten und ich glaube gleichzeitig im Namen aller friedliebender Männer und Frauen der ganzen Welt zu sprechen, einer Lösung der schwebenden Streitfragen zwischen Ihrer und der polnischen Regierung durch die Aufnahme einer der von mir vorgeschlagenen Methoden zuzustimmen. Ich brauche kaum zu wiederholen, dass, sollten die Regierungen Deutschlands und Polens gewillt sein, ihre Differenzen auf dem vorgeschlagenen friedlichen Wege auszutragen, die Regierung der Vereinigten Staaten wie bisher bereit ist, ihren Beitrag zur Lösung der Probleme, die den Weltfriede bedrohen, zu leisten, wie ich das in meinem Schreiben vom 14. April dargelegt habe. 87 Appell des Präsidenten der USA, Roosevelt, an den Präsidenten der Republik Polen, Moszycki vom 24.08.1939 PWB Nummer 89. 24. August 1939. Der offensichtliche Ernst der gegenwärtigen Krise auferlegt die Pflicht, alle Mittel zu prüfen, die den Ausbruch eines allgemeinen Krieges verhindern könnten. Aus diesem Geiste heraus fühle ich mich berechtigt, vorzuschlagen, dass gewisse Lösungsmöglichkeiten einer Prüfung unterzogen werden. Der Streitfall zwischen der polnischen und der deutschen Regierung könnte Gegenstand einer direkten Aussprache zwischen den beiden Regierungen bilden. Wenn das unmöglich und nicht zu verwirklichen wäre, so wäre es ein zweiter Weg, diese Fragen einem Schiedsspruch zu unterstellen. 195. Der dritte Weg wäre die Aussöhnung durch Vermittlung eines unbeteiligten Dritten. In diesem Falle wäre es richtig, wenn die Parteien die Dienste eines der traditionell neutralen Staaten oder einer unbeteiligten, von Ort und Gegenstand der gegenwärtigen Krise weit entfernten Republik des amerikanischen Kontinents annehmen. Sollten Sie sich dazu entschließen, eine Lösung auf einem dieser Wege zu suchen, so dürfen Sie der vollen und warmen Sympathie der Vereinigten Staaten und Ihres Volkes sicher sein. Ich appelliere an Sie, wie ich auch an die deutsche Regierung appelliert habe, Sie möchten sich einverstanden erklären, sich während der Prüfung dieser Wege jeder offensichtlichen feindseligen Handlung enthalten. Es ist Ihnen, wie ich annehme, wohl bekannt, dass ich die, der ich im Namen der Vereinigten Staaten spreche, allen meinen Einfluss für den Frieden verwandt habe und weiterhin verwenden werde. Die Menschen aller Nationen, der Großen und der Kleinen, wollen den Frieden. Sie suchen keine militärischen Eroberungen. Sie wissen, dass Streitigkeiten, Forderungen und Gegenforderungen immer wieder sich von Zeit zu Zeit zwischen den Nationen erheben werden, aber auch, dass alle Gegensätze, ohne Ausnahme, durch friedliches Vorgehen gelöst werden können, wenn der Wille dazu auf beiden Seiten gezeigt wird. Ich habe eine Mitteilung im gleichen Sinne an den deutschen Reichskanzler Gi richtet. 88 Bericht des französischen Botschafters Colintre über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 25.08.1939 FGB Nummer 242 Berlin, den 25. August 1939. Ich habe heute Nachmittag mit Herrn Hitler, der mich auf 5.30 Uhr zu sich berufen hatte, eine Unterredung gehabt. Ich gebe den wesentlichen Inhalt seiner Äußerungen wieder. Angesichts des Ernstes der Lage, sagte er mir, will ich Ihnen eine Erklärung abgeben, die ich Sie bitte, Herrn Daladier zu übermitteln. Wie ich ihm schon gesagt habe, hege ich keine feindseligen Gefühle gegen Frankreich, ich habe persönlich auf Elsass-Lothringen verzichtet und die deutsch-französische Grenze anerkannt. Ich will keinen Konflikt mit Ihrem Land und ich wünsche weiter nichts als gute Beziehungen mit demselben zu unterhalten. Infolgedessen ist mir der Gedanke, dass ich Polens wegen mit Frankreich kämpfen müsste, außerordentlich schmerzlich. Die polnischen Herausforderungen haben jedoch eine Lage für das Reich geschaffen, die nicht länger andauern kann. Ich habe vor mehreren Monaten Polen, als ich die Rückkehr Danzigs in das Reich und einen schmalen Gebietsstreifen als Verbindung dieser deutschen Stadt mit Ostpreußen forderte, außerordentlich vernünftige Vorschläge gemacht. Aber die durch die britische Regierung gegebene Garantie hat die polnische Unnachgiebigkeit 196 geweckt. Die polnische Regierung hat nicht nur meine Vorschläge zurückgewiesen, sondern sie hat auch die deutschen Minderheiten, unsere Rassebrüder, auf das Schlimmste misshandelt, außerdem hat sie Mobilmachungsmaßnahmen getroffen. Ich habe anfänglich, fuhr Hitler fort, der deutschen Presse vorgeschrieben, nichts über die von den Deutschpolen erduldeten Misshandlungen zu veröffentlichen. Gegenwärtig ist die Lage jedoch untragbar. Wissen Sie, hob er hervor, dass Fälle von Entmannung vorgekommen sind. Dass sich in unseren Aufnahmelagern über 70.000 Flüchtlinge befinden. 7 Deutsche wurden erst gestern wieder von der polnischen Polizei in Wielitz getötet, und in Lads wurden 30 deutsche Reservisten mit Maschinengewehren niedergemacht. Unsere Flugzeuge können nicht mehr von Deutschland nach Ostpreußen fliegen, ohne unter Kanonenfeuer genommen zu werden, ihre Route wurde abgeändert, aber jetzt werden sie auch über dem Meer angegriffen. So wurde das Flugzeug, in welchem sich Staatssekretär Stuckart befand, von polnischen Schiffen unter Feuer genommen, eine neue Tatsache, die ich heute Morgen Sir Neville Henderson noch nicht mitteilen konnte. Mit erhobener Stimme fuhr Herr Hitler fort, es ist eines Landes, das diesen Namen nicht zu Unrecht trägt, unwürdig, derartige Beleidigungen zu ertragen. Frankreich würde so etwas ebenso wenig dulden wie Deutschland. Diese Dinge haben lange genug gedauert, und auf neue Herausforderungen werde ich mit Gewalt antworten. Ich lege Wert darauf, es nochmals auszusprechen, ich wünsche, einen Konflikt mit Ihrem Lande zu vermeiden. Ich werde Frankreich nicht angreifen, aber, wenn es in den Konflikt eingreift, so werde ich bis zum Ende gehen. Ich habe, wie Sie wissen, mit Moskau eine Vereinbarung getroffen, die nicht theoretisch, sondern positiv ist, möchte ich sagen. Ich glaube, ich werde siegen, Sie glauben, Sie werden siegen, eines aber ist gewiss, vor allem wird deutsches und französisches Blut, das Blut zweier gleich tapferen Völker fließen. Ich wiederhole nochmals, es bedrückt mich sehr, annehmen zu müssen, dass wir so weit kommen könnten. Sagen Sie das, bitte, Herrn Daladier von mir, um nach diesen Worten erhob sich Herr Hitler, um mich zu verabschieden. Unter diesen Umständen konnte ich ihm nur kurz antworten. Ich habe ihm zuallererst gesagt, dass ich wisse, dass jedes Missverständnis jetzt behoben sei, dass ich aber Wert darauf lege, ihm in diesem ernsten Augenblick mein Soldaten-Ehrenwort zu geben, dass ich nicht im geringsten daran zweifle, dass Frankreich Polen, falls es angegriffen würde, mit seinen Streitkräften zur Seite stehen werde. Ich fühlte mich jedoch auch berechtigt, ihm gleichfalls mein Wort zu geben, dass die Regierung der Republik bis zum letzten Augenblick alles tun werde, was in ihrer Macht steht, den Frieden zu wahren. Sie werde es der polnischen Regierung gegenüber Anmahnungen zur Vorsicht nicht fehlen lassen. Der Kanzler antwortete mir, ich glaube es, ich glaube sogar, dass Männer wie Herr Beck gemäßigt sind, aber sie sind nicht mehr Herr der Lage. Ich fügte hinzu, dass, wenn französisches und deutsches Blut fließen müsste, nicht nur diese Blutsteuer zu bezahlen sein werde, die Verheerungen eines bestimmt lang andauernden Krieges würden schreckliches Elend mit sich bringen. Wenn ich auch in der Tat von unserem Sieg überzeugt sei, bemerkte ich, so befürchte ich auch, dass es bei Kriegsende nur einen wahren Sieger geben werde, nämlich Herrn Trotzki. 197 Der Kanzler unterbrach mir die und rief, Warum hat man dann Polen einen Blankoscheck gegeben? Ich antwortete, indem ich ihn an die Ereignisse vom letzten März erinnerte, an den tiefen Eindruck, die sie in den Gemütern in Frankreich erweckt hatten, an das Gefühl der Unsicherheit, das sie hervorgerufen haben, wodurch wir veranlasst wurden, unsere Bündnisse fester zu knüpfen. Es ist unser heißester Wunsch, den Frieden zu wahren, wiederholte ich, wir werden uns weiterhin in Warschau im Sinne der Mäßigung verwenden und ich kann nicht glauben, dass es nicht gelingen sollte, den erwähnten Zwischenfällen ein Ende zu setzen. Ich hatte vorher beiläufig erwähnt, dass ich den Eindruck habe, die Deutsch die Presse bausche Zahl und Bedeutung der Zwischenfälle beträchtlich auf, und hatte speziell den am 15. August im Angriff zitierten Fall eines deutschen Ingenieurs erwähnt, der angeblich aus politischen Gründen bestialisch ermordet worden sei, während der Betreffende in Wirklichkeit am 15. Juni einem dem gemeinen Recht unterliegenden Liebesdrama zum Opfer gefallen war. Herr Hitler erwidert, dass ihm tatsächlich berichtet worden sei, Warschau seien Ratschläge zur Mäßigung erteilt worden, trotzdem vervielfältigten sich die Zwischenfälle. Was die Ereignisse im letzten März anbetreffe, fügte er hinzu, so sei es zwar richtig, dass er Böhmen und Mähren unter seinen Schutz genommen habe, aber er habe den Einwohnern dieser Gebiete ihre Freiheit gelassen, und es würde jedem teuer zu stehen kommen, der ihnen auch nur ein Haar krümmen würde, das sei für das Reich Ehrensache. Die polnische Minderheit in diesen Gegenden sei keinen Misshandlungen ausgesetzt, in der Saar habe übrigens kein einziger Franzose Grund zur Klage gehabt. Der GI danke, dass ich gegen ihr Land zu kämpfen hätte, bedrückt mich sehr, wiederholte der Kanzler nochmals. Aber das hängt nicht von mir ab. Ich bitte Sie, dies Herrn Daladier mitzuteilen, ich konnte die Unterredung nicht mehr verlängern und ich verabschiedete mich nach diesen Worten. Kolundre 89 Erklärung Adolf Hitlers gegenüber dem britischen Botschafter Henderson vom 25. August 1939, 13:30 aus DWB 2 Nummer 457. Der Führer erklärte einleitend, dass der britische Botschafter am Schluss der letzten Unterredung der Hoffnung Ausdruck gegeben habe, dass doch noch eine Verständigung zwischen Deutschland und England möglich sein wird. Er, der Führer, habe sich daraufhin die Dinge noch einmal durch den Kopf gehen lassen und wollte heute England gegenüber einen Schritt unternehmen, der genauso entscheidend sei wie der Schritt Russland gegenüber, der zu der kürzlichen Vereinbarung geführt habe. Auch die gestrige Unterhaussitzung bzw. die Reden Chamberlains und Lord Halifax hätten den Führer veranlasst, noch einmal mit dem britischen Botschafter zu sprechen. Die Behauptung, dass Deutschland die Welt erobern wolle, ist lächerlich. 198 Das britische Imperium umfasst 40 Millionen Quadratkilometer, Russland 19 Millionen Quadratkilometer, Amerika 9,2 Millionen QKM, während Deutschland noch nicht 600.000 QKM umfasst. Wer also die Welt erobern will, ist klar. Der Führer teilt dem britischen Botschafter Folgendes mit: Erster. Die polnischen Akte der Provokation sind unerträglich geworden, gleich, wer verantwortlich ist. Wenn die polnische Regierung die Verantwortung bestreitet, so beweist dies nur, dass sie selbst keinen Einfluss mehr auf ihre militärischen Unterorgane besitzt. In der letzten Nacht seien wieder 21 neue Grenzzwischenfälle erfolgt, auf deutscher Seite habe man größte Disziplin gewahrt. Alle Zwischenfälle seien von der polnischen Seite hervorgerufen worden. Außerdem wurden Verkehrsflugzeuge beschossen. Wenn die polnische Regierung erkläre, nicht verantwortlich dafür zu sein, so beweise dies, dass es ihr nicht mehr möglich sei, ihre eigenen Leute im Zaume zu halten. Zweiter. Deutschland sei unter allen Umständen entschlossen, diese mazedonischen Zustände an seiner Ostgrenze zu beseitigen, und zwar nicht nur im Interesse von Ruhe und Ordnung, sondern auch im Interesse des europäischen Friedens. Dritter. Das Problem Danzig und Korridor müsse gelöst werden. Der britische Ministerpräsident habe eine Rede gehalten, die nicht im geringsten geeignet sei, einen Wandel in der deutschen Einstellung herbeizuführen. Aus dieser Rede könne höchstens ein blutiger und unübersehbarer Krieg zwischen Deutschland und England entstehen. Ein solcher Krieg würde blutiger sein als der von 1914 bis 1918. Im Unterschied zu dem letzten Kriege würde Deutschland keinen Zweifrontenkrieg mehr zu führen haben. Das Abkommen mit Russland sei bedingungslos und bedeute eine Wende in der Außenpolitik des Reiches auf längste Zeit. Russland und Deutschland würden unter keinen Umständen mehr die Waffen gegeneinander ergreifen. Davon abgesehen würden die mit Russland getroffenen Abmachungen Deutschland auch wirtschaftlich für eine längste Kriegsperiode sichern. Dem Führer habe immer an der deutsch-englischen Verständigung gelegen. Ein Krieg zwischen England und Deutschland könne im günstigsten Fall Deutschland einen Gewinn bringen, England aber überhaupt nicht. Der Führer erklärt, dass das deutsch-polnische Problem gelöst werden müsse und gelöst würde. Er ist aber bereit und entschlossen, nach der Lösung dieses Problems noch einmal an England mit einem großen umfassenden Angebot heranzutreten. Er ist ein Mann großer Entschlüsse und wird auch in diesem Fall zu einer großen Handlung fähig sein. Er bejaht das britische Imperium und ist bereit, sich für dessen Bestand persönlich zu verpflichten und die Kraft des Deutschen Reiches dafür einzusetzen, wenn erster seine kolonialen Forderungen, die begrenzt sind und auf friedlichem Wege ausgehandelt werden können, Erfüllung finden, wobei er hier zu einer weitesten Terminbestimmung bereit ist, zweiter seine Verpflichtungen Italien gegenüber nicht tangiert werden, das heißt mit anderen Worten, er fordert von England nicht die Preisgabe seiner französischen Verpflichtungen, und könnte sich seinerseits auch nicht von den italienischen Verpflichtungen entfernen. 199 Dritter. Er wünscht ebenso den unverrückbaren Entschluss Deutschlands zu betonen, nie mehr mit Russland in einen Konflikt einzutreten. Der Führer ist bereit, dann mit England Abmachungen zu treffen, die, wie schon betont, nicht nur die Existenz des britischen Weltreichs unter allen Umständen deutscherseits garantieren würden, sondern auch, wenn es nötig wäre, dem britischen Reich die deutsche Hilfe sicherten, ganz gleich, wo immer eine derartige Hilfe erfordert ehrlich sein sollte. Der Führer würde dann auch bereit sein, eine vernünftige Begrenzung der Rüstungen zu akzeptieren, die der neuen politischen Lage entsprechen und wirtschaftlich tragbar wären. Endlich versichert der Führer erneut, dass er an den westlichen Problemen nicht interessiert sei und dass eine Grenzkorrektur im Westen außerhalb jeder Erwägung stehe, der mit Milliardenkosten errichtete Westwall sei die endgültige Reichsgrenze nach Westen. Wenn die britische Regierung diese Gedanken erwägen würde, so könnte sich daraus ein Segen für Deutschland und auch für das britische Weltreich ergeben. Wenn sie diese Gedanken ablehnt, wird es Krieg geben. Auf keinen Fall würde Großbritannien aus diesem Krieg stärker hervorgehen, schon der letzte Krieg habe dies bewiesen. Der Führer wiederholt, dass er ein Mann großer und ihn selbst verpflichtender Entschlüsse sei und dass dies sein letzter Vorschlag wäre. Er werde sofort nach Lösung der deutsch-polnischen Frage mit einem Angebot an die britische Regierung herantreten.